1. Joja word konig im Alter von Ak Jaren und Regert 31 Jahr lang in Jerusalem, sein Mutter heißt Jedida, die Tochter Adages, aus Boskath. 2. A handelte Stetsnack dm willen des Herrn und folgte dm weg seins Vorfahren David in Jeddah Hinsicht, wunder von Abzuwachen, weder nack rechts noch nack links. 3. Im Achtzenten Regierungs Jahr König Josiah Sant Dieser den Startstreiber Saphan, den Sona Zalges und Enkel Masulums, zum Tempel des Herrn mit dem Auftrag, vor Gehör zum Hohepriester Hilkia und Zal das Geld ab, das in den Tempel des Herrn gebracht worden das die Torwachte vom Volk gesammelt haben. 5. Damit es den Werkmeistern übergeben word, die für den Tempel des Herrn zuständig sind. Und dieses wiederum den Arbeiten geben, die Schäden im Tempel zu beheben. 6. Dies betrifft die Zimmerlut, Bauarbeiter und Mauer sowie den Ankauf von Bauholz und Behauen und Steinen, die für die Instandsetzung des Tempels benötigt werden. 7. Es soll jedoch keine Brechnung über das ihnen übergeben Geld verlangt werden, das ihr vertrauenswürdig handeln. 8. Daraufhin teilte der Hohepriester Hilkia dem Startschreiber Saphan mit ICH habe das Gesetzbuch im Tempel des Herrn gefunden. Hilkia übergab Saphan das Buch und dieser las es. 9. Anschließend kehrte der Startschreiber Saphan zum König Zurück und berichtete ihm, den Diener haben das im Tempel gefunden Geld entnommen und es den Werkmeistern übergeben, die für die Arbeiten im Tempel des Herrn zuständig sind. 10. Des Weiteren informiert Saphan den König, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Daraufhin las Saphan es dem König vor. 11. Als der König die Wort des Gesetzbuchs hort, zerrist sein Kleider. 12. Daraufhin befahl der König dem Priester Hilkia, Ahikam, dem Sohn Saphans, Achbor, dem Sohn Mikajas, dem Startschreiber Saphan und Asaja, dem Personlichen Diener des Königs. 13. Getten befragt den Herrn Firming, für das Volk und für ganz Juda bezüglich Diocese gefunden in Butz, denn der Zorn des Herrn ist groß, der sich gegen uns entzündet hat, weil unser Vater den Werten Diocese Butz nicht gehorchten und nicht als befolgten, was darin geschrieben steht. 14. Daraufhin begaben sich der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Saphan und Asaja zur Prophetin Hulda, der Frau Salams, des Kleiderhüters, des Sohns Thikwas und Enkels Hahas, die in Jerusalem im Zweiten Stadtteil wohnte, und sprachen mit ihr. 15. Sie sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sag dem Mann, der Juk zu mir gesandt hat. 16. So spricht der Herr, Warlick, ICH word Unglück über diesen Ort und sein Bewohner bringen, namlich Alfluch des Butz, das der König von Juda geließen hat. 17. Den Sie haben mich verlassen und anderen Gotten Jepfot, wodech Sie mich mit all ihren selbst gemachten Gotzen zum Zorn reisten. Die Schald word mein Grimm gegen diesen Ort entbrennen und nicht erloschen. 18. Dem König von Juda aber, de Juk gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollte folgen sagen, so spricht der Gott Israels. 19. Weil den Haus geruht word durch die Wort, die du gehortest, und du dich vor dem Herrn gedemütigtest, als du hortest, was ICH über diesen Ort und sein Bewohner gesprochen habe, das Sie zu einem Schrecken und einem Flutsch werden sollen, und weil du den Kleider zerrissen und vor mir gewinntest, habe auch ICH dich erhort, spricht der Herr. 20. Die Schald word ICH dich zu deinen Waten versammeln, so dass du in Frieden in den Grab gelegt wirst und den Organ all das Unglück nicht sehen müssen, das ICH über diesen Ort bringen word. Und Sie überbrachten dem König dies Botschaft.